Die Revolution befragt ihre Kinder. Wie war es, ein 68er-Kind zu sein? Ein Feature von Richard David Precht. Köln hier ursprünglich oder beide? Ich komme aus Köln. Ja. Also ich bin nicht hier geboren, aber ich bin seit dem zweiten Lebensjahr hier. Ich wollte gerade sagen, wann warst du denn mal nicht hier? Wir kennen uns. Wir haben über Eck gewohnt. Wir kennen uns über 30 Jahre. Tatsächlich? Mhm. Ja. Ja, und zu der Zeit, was uns als Kindern aber, glaube ich, ziemlich völlig egal war, waren halt ihre Eltern und meine Mutter, mein Vater mich, DKP-Mitglieder. Ach so. Und daher kamen dann auch immer wieder tausenderlei Querverbindungen. Ah ja. Köln. Dezember 2007. Ein Abendessen. Und sind deine Eltern noch in der DKP jetzt? Oder? Nee. Aha. Also mein Vater hatte nie ein Parteibuch. Ja. Echt? Ja, ja. Nee, meine haben nach dem Fall der Mauer lang gegrübelt und ich glaube, mein Vater wählt gar nicht mehr. Deiner wählt gar nicht mehr. Nee, meine Mutter ist, glaube ich, grün. Ah ja. Aber sind vom Bewusstsein schon sehr links geblieben, aber tun sich sehr schwer mit dieser Parteienwelt, ja. Welt. Ja, meine Eltern ich auch. Mich damit genauso schwer. Absolut. Wir sind Anfang 40. Stammen alle vier aus linken Elternhäusern. Die meisten unserer Eltern waren Marxisten. Inspiriert durch die gesellschaftliche Revolte von 68. Politisch engagiert und sozial. Wart ihr in der DKP? Nee. Ich war nicht. Ja? Als Kind? Ja, nee, als Erwachsener. Ach so, nee. Nee. Zeitlich wird es doch hinkommen, ne? Ja, vor 89, ja. Nee, bei mir stellte sich immer die Frage, ich bin auch nicht eingetreten. Weil ich das nicht wollte. Achso, nee, bei mir hat sich die Frage nie gestellt. Nee. Nee. Aber ihr seid doch in dem Alter. Als wir 18, 19 waren, da wurden wir doch agitiert. Ging das euch nicht so? Ich war, glaube ich, mal kurzfristig in der SDJ sowas. Aber SDAJ. SDAJ. SDAJ war DDR. Haben wir auch alle dreimal. Ja, aber das war auch früh. Susanne Greven. Tochter des bildenden Künstlers und Kunstlehrers Paul und der Lehrerin Rita Greven. Da tritt man als Kind ja auch nicht so bewusst ein, sondern genau, das eben machen ja dann die Eltern ein bisschen für genau, einen. Genau, und so war das. Und, das war die Zeit mit den Ferienlagern in der DDR und den super OZ-Pressefesten. Maria Brinks, Behindertenpädagogin, Tochter des Kölner Lehrers und Musikers Rolli Brinks. Schwester der Musiker Peter und Stefan Brinks. In der SDAJ oder in der DDR? In der DDR, bei den Jugendlagern. Ich war nicht in der SDAJ. Meine Geschwister ja, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr so. Jan Degenhardt, Liedermacher und Rechtsanwalt in Greifswald. Sohn des Liedermachers Franz Josef Degenhardt. Und in der DDR in Ferien, Freizeit, warst du da? Meine Schwester war da als Betreuerin. Meine Schwester war auch in der DKP. Ich war da nicht. Das lag aber nicht an politischen Dingen. Sondern das lag daran, dass ich nicht gruppentauglich war. Warum? Ja, das ist ja so eine psychische Sache. Also ich war irgendwie mehr so etwas einzelgängerisch. Und deswegen bin ich auch nie bei irgendwas dabei gewesen und auch später nie in eine Partei. Das ist ganz schlecht bei den Kommunisten, mein Lieber. Ja, das kann man wohl sagen. Und der Autor selbst. Sohn des Industriedesigners Hans-Jürgen Precht aus Solingen. Aber wir haben eben festgestellt, dass diese Ferienfreizeiten super waren. Ganz, ganz toll. Und wir haben gesagt, wenn es heute noch gäbe, würden wir beide unsere Kinder hinschicken. Ja, so. Auf jeden Fall. Ja. Sofort. Genossinnen, Genossen, wir haben uns genossen und auch den Wein im schwarzen Krug. Und viel zu starke Sätze und Gitarrenseiten sprangen und die Nächte waren auch nicht lang genug. Das Morgenrote streute seine Rosen und du drehtest uns noch einen Joint, Marie. Und der Dicke mit der Warze lachte von der Wand sein rotes Lachen auf die Bett- und Küchenabfallanarchie. Und Tage ohne Stunden, sanfter Terror und die Kinder schliffen Messer an dem Luftballon. Und meine eisernen Lieder Eure scharf geschriebenen Blätter warfen wir am Abend auf die Straße vom Balkon. Die Werksirenen heulten und die Leute, die wir meinten, kamen von der letzten Schicht und die kannten uns viel besser, als wir sie je kannten, und die sangen meine Lieder, lasen eure Blätter nicht. Ich war da nie. Ich war oft mal mit auf Tournee, ne, so in der DDR, wenn mein Vater auf Tour ging. Ich hatte Ferien in der Schule, dann bin ich oft mitgefahren. Ne? Und wir waren mal mit der ganzen Familie am Scharmützelsee. Das war schön. Wart ihr da auch mal? Ja, am Scharmützelsee war nämlich auch einer dieser Fahrten. Das ja, ach so. Ja, und da waren auch so Gruppen, da waren wir Kinder mit, aber wir waren nicht direkt in der Gruppe, sondern wohnten mit meinen Eltern da. Ne? Allerdings, wenn ich so überlege, Eintritt, Austritt, DKP, meine Eltern, weiß ich überhaupt nicht. Bei mir war es bis zur Wende, bis zum Mauerfall. Ah. Ja, denke ich bei Dietlinde auch, weil danach eine große, also zumindest bei meiner Mutter, eine große Desorientierung stattfand und ein ganz kritischer Blick auf die Parteienpolitik und Alternativen suchen. Und aber so, das weiß ich auch noch. Ich denke, das Bewusstsein ist so geblieben. Könnt ihr euch, Was heißt klar? Ich meine, kann auch sein, dass sie ganz umgeschwenkt sind, so, ne? Erinnerungen an eine Kindheit, die anders war. An Elternhäuser, die anderes probieren wollten. In den späten 60ern, den 70ern. Zeit zum Nachdenken, zum Reden. Über Utopie und Erziehung. Ideale und Realität. Was wahr war und was wirr war. Ich war früher oft in der DDR, wir haben da Ferien gemacht. Mhm. Hast du denn das für dich als dein Staat so gesehen? Ja. Echt? Ja? Ja, aber nicht mehr. Also das Problem war ja, ich bin ja nur zweimal in der DDR gewesen und auch nicht in Kinderferienlagern. Was für zweimal waren das? Das erste Mal war ich 9 und das zweite Mal war ich 15. Mit deinen Eltern in Urlaub oder was? Mit meiner Mutter alleine. Meine Mutter ist im Gebiet, was danach zur DDR gehörte, hat sie ihre Kindheit verbracht. Das heißt, sie hat ihre Kindheit in der DDR verbracht, aber nur die frühe Kindheit. Nach Hause fahren, so. Nee, sowas. Kann man nicht sagen. Wir hatten keine Angehörigen und nichts mehr. Also sie hat also so Wurzeln, ne? Ja, zum Wurzeln. Aber ich meine, meine Eltern hatten mir vorher einiges Gute darüber erzählt. Das war für meine Eltern war das bessere Deutschland. Das war ganz klar. Und ich glaube, meine Eltern wollten gar nicht die Details so ganz genau wissen. Also die Frage, wie das im Einzelnen da so zuging, waren sie, glaube ich, nicht gut informiert. Wenn ich sie gefragt hätte, zählt mal Politbüromitglieder auf, dann wären ihnen, glaube ich, nicht mehr als 3 eingefallen. Also sie waren da keine Spezialisten in DDR-Fragen, sondern sie fanden grundsätzlich, aus einem grundsätzlichen Standpunkt, das moralisch richtigere Deutschland. Das war ihre feste Überzeugung. Aber sie waren keine Fans. Also wir hatten keine Honecker-Plakate in der Wohnung oder auch keinen Lenin und keinen Stalin oder so. Das nicht. Nee, sowas hatten wir dann eher. Stalin? Nee, aber nee. Ich weiß noch, was wir hatten. Wir hatten einen Lenin-Poster. Nee, aber wir hatten einen... Nicht bei euch, nicht? Dann war's der andere. Nee, wir hatten einen Maler aus der DDR. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und von dem hatten wir einen Poster auf dem Klo hängen. Ja, richtig. Weißt du das noch? Ja, genau. Ja. Auf dem Klo hängen. Das weiß ich noch. Ja, Poster und Plakate an der Wand. Unverzichtbarer Bestandteil einer 68er-Kindheit. Bei uns zu Hause ein Chile-Plakat mit gefräßigen Hyänen und Hakenkreuzen, darüber Stars and Stripes, die Insignien der USA. Und in der Küche ein kleines vietnamesisches Mädchen mit Stahlhelm. Überschrift: Amis raus aus Indochina. Überhaupt die USA, das Land der Giftküchen, von Napalm und Agent Orange. Das Land, das als einziges Atombomben abgeworfen hatte. Das Land der Rassentrennung, das Land der Mörder. Das Land, das Kinder verbrannte und vergiftete. Und für die eigenen gab es Lassie, Flipper, Daktari, Fury und Skippy im Fernsehen. Einen ganzen Streichelzoo. Für uns Kinder ein Tabu. Meine Eltern verbaten uns, fernzusehen. Weil ja doch nur das eine für Kinder lief, amerikanische Scheiße. Das war nicht gut für uns. Das war unehrlich und das verblödete. Aber was war ehrlich? Der Sozialismus? Die DDR? Und das war für dich, Richard, wirklich das bessere Deutschland, also moralisch integer, oder? Ja, total. Total, aber wir reden natürlich jetzt von Kinderperspektive. Wir reden jetzt nicht mehr vom 9. November 89. Nein, wir reden, ich rede davor, aus der Zeit davor. Für mich, ja, also für mich war das ein Phantasialand. Ah, das war es für mich nicht und das wurde von meinen Eltern auch nicht so dargestellt. Ich glaube, das wurde von uns mehr historisch gesehen. Also dass gesagt wurde, das ist keineswegs das Paradies, aber es ist in der Situation, der historischen Situation, das fortschrittlichere Regime. So wurde das uns vermittelt. Ne? Auch mit diesem Begriff der Diktatur des Proletariats habe ich mich auch sehr schwer getan, weil ich der Auffassung bin, auch immer noch, dass du, wenn du gewaltsam auch für das vermeintlich Richtige Sachen machst, kann das nur nach hinten losgehen. Und das haben meine Eltern anders gesehen, also als Historiker auch. Also richtig gesagt, ist nicht eine Frage von Moral oder von Religion, von dialektischem Geschichtsverständnis. Sondern von dialektischem Geschichtsverständnis, ja. Und deshalb war mein Vater auch gar nicht so erstaunt nach dem Mauerfall und auch sehr, sage ich jetzt mal, erschrocken über viele Genossen, die dann so empört waren und sagten, wir sind verraten worden, wir sind enttäuscht worden. Der war überhaupt nicht naiv, sondern der hat das sehr viel intellektueller betrachtet und sich gesagt, das ist weder das eine noch das andere, das Paradies, aber es ist ein Fortschritt. Und wenn du dir das heute aus der Retrospektive anguckst, jetzt wird mir das eigentlich erst klar, was man sich damit vergeben hat, ne, mit dieser Chance Sozialismus. Es ist natürlich eine eigenwillige Pointe dieser Geschichte, dass mein DDR-Bild, das sich aus ganz, ganz wenigen Informationen zusammensetzte, durch nichts so romantisch besetzt war, wie durch das Lied, ja, dieses Deutschland meine ich von meinem Vater. Mhm. Das habe ich mir, da habe ich mich in den Wahnsinn mitgeträumt. Ja, du bist ja... Und da kommt das Land verdammt gut weg. Wann ist das gewesen? 1972 ist die Platte erschienen. Da waren wir im Degenhardt-Konzert, meine Schwester Johanna, ich und meine Eltern. Hanna war 8 und ich war 7. Nachher waren wir bei Degenhardt in der Künstlergarderobe. Er war müde und abgekämpft, aber zu uns Kindern war er sehr nett. Er hat uns gefragt, wie wir seine Lieder fanden. Natürlich fanden wir sie toll. Wenn er mit meinen Eltern sprach, dann duzte er sie. Und er sagte wir, wenn er von ihnen und von sich sprach. Wir, die Linken, die Fortschrittlichen, die Guten. Aber das ist vielleicht auch ein persönliches Ding von dir. Ich für meinen Teil habe ja Joan Baez als meine Ikone erkoren, die ich nun so toll finde. Und die ist klasse. Ne? Und dann ist man natürlich manchmal ein bisschen unkritisch. Wenn du zum Beispiel Lieder von meinem Vater hörst, was ich ja wahnsinnig komisch finde, ich kenne immer die Titel nicht. Textzeile, dann kann ich dir sagen, welches Lied. Am Arsch gekniffen, uns bläht der Wind, da, da, da, da, da, ins Gesicht. Da, aber das ist ein spätes. Ja, das ist nach der Wende. Ne? So ein Typ, der also... Das ist von der Platte, wer jetzt nicht tanzt, von der 1990er-Platte. Ja, ja. Mhm. Genau. Ja, mit dem Reigen vorne drauf. Das heißt... Oh, wir haben ganz große Fehler gemacht. Ja, genau. Das gehört jetzt auch ganz deutlich gesagt. Genau. Und da wird das ja klar, ne? Dass das nicht als Paradies gesehen wurde, sondern wirklich als eine Alternative zu dem, was ist. Ja, aber dein Vater hat Anfang der 70er Jahre ein ziemlich positives DDR-Bild beschrieben. Wie dieses Deutschland, meine ich, da heißt es, das ist kein Traum, das Land geträumt aus rotem Mond, der mich ein Stück davon, das gibt es schon. Er kennt das besser als ich. Und darum liest du an so Straßenplätzen dann so Namen wie Lumumba, Ho Chi Minh und Solidarität, weil irgendwo der Kampf noch weitergeht. Und das ist, im Grunde genommen, ist das eine einzige Hymne. Ja, dieses Deutschland, meine ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, dieses Deutschland, meine ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Und machst mal blauen Tag, das leistest du dir, Mann, und ziehst herum und siehst dir euren Laden an. So über Land im Herbst, wenn eingefahren ist und du die Felder weit und ohne Zäune siehst. Gehst in paar Ställe rein, packst hier und da mit an. Ihr sagt, was gut ist, was man besser machen kann. Und gehst auch in ein Werk, wo deine Kumpel sind. Hörst hin, was man da so in der Kantine spinnt. Und misch dich ein und zeigst, wie weit ihr drüben seid. ihr nehmt paar Schluck dabei und ihr kriegt keinen Streit und hörst und riechst dich um, was sich so alles tut und gehst nach Hause und denkst im großen Ganzen gut. Ich weiß noch, dass ich in der Schule immer gefragt worden bin, als ich so Schüler war, du bist also der Sohn von Degenhardt. Also ich sage, ja, dann erklär uns mal das Lied Schmuddelkinder. Da war ich, glaube ich, 9 oder 10 Jahre alt. Ich wusste überhaupt gar nicht, was da drin passiert. Ja, mal, ich kannte noch die Melodie. Nein, mal das Lied. Das war ja. Ich fand, was hast du denn gesagt? Ich sage, das weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? 5 Sätzen. Das war im Deutschunterricht, ne? Naja. Ich finde, es ist für Kinder auch nicht leicht. Also naja, ich, wie gesagt, ich habe mich dem inhaltlich erst sehr viel später genähert, sag mal so mit 17, 18. Davor war das mehr alles ein emotionales Ding für mich, ne? Also mir gefielen die Melodien, die Stimme. Das ist übrigens meine Verhaftung mit Liedern deines Vaters aus meiner Kindheit. Ich weiß irgendwie, mein Vater macht auch seit 40 Jahren irgendwie auf Mundart halt auf Kölsch Liedermacherlieder. Und zwar ein absolut gern gesehenes Ritual von uns, dass alle Türen erstmal aufgemacht wurden. Und wenn wir in die Betten gingen, meistens noch mit irgendwelchen Freunden, die dann da waren, dann hat mein Vater sich in die Mitte des Flurs auf den Stuhl gesetzt. Und dann dürfte aus jedem Zimmer noch ein Wunsch kommen. Und durch die Bank weg kamen meistens Degenhardt-Lieder. Ah ja, das ist ja schön. Da sind wir dann halt mit von Rolli gezupften Degenhardt, die dann eingepennt. Ach so. Das ist, ja, über viele Jahre. Ja, so ist es bei mir auch gewesen. Ne? Dein Vater hat zu Hause gesungen? Nee, Geschichten erzählt. Wir konnten abends, setzte er sich ans Bett und dann gab es so eine große Tafel mit verschiedenen Geschichten. Dann konnte ich drauf zeigen und dann wurde zu diesem Thema eine Geschichte erzählt. Ja, ja. Aber nicht gesungen, eigentlich weniger. Das habe ich natürlich immer gehört, wenn er geübt hat und in den Konzerten und so, ne? Ja, zu Hause nicht Musik gemacht. Doch, geübt. Aber wir haben ja ein relativ großes Haus nachher gehabt. Und er hat unten sein Arbeitszimmer und wir Kinder wohnten oben, ne? Ja, aber üben assoziiere ich mit was anderem. Wie, also bei uns wurde immer Musik gemacht. Also so, das waren so klassische Abende. Ach so, nach dem Abendessen ja. Wurde musiziert. Nee. Also so, Musik gemacht. Nee, nicht so wahnsinnig viel. Wir Kinder schon. Mhm. Aber nicht so, wie du dir so eine musische Familie wie die Kelly Family oder so, das gar nicht, ne? Die waren wir jetzt auch nicht gerade. Nein, aber die saßen ja alle zusammen immer und so. Das war bei uns nicht so, ne. Mehr, mein Vater ist ja auch natürlich sein Musiker, aber der Schwerpunkt liegt ja doch im Textlichen. Ne? Mhm. Da wurde viel diskutiert über Literatur, über Gedichte und über sowas. Ne? Ja. Und mein Vater? Er singt Degenhardt-Lieder. Sonst ist er sanft und zurückhaltend. Aber mit der Gitarre um den Hals singt er laut und verzerrt. Den Hass lustvoll in der Kehle. Ein seltsames Erlebnis. Er ist so außer sich. So leidenschaftlich, so temperamentvoll wie sonst nie. Wir Kinder sind fasziniert von seinem Auftritt. Wir sitzen alle 5 auf dem Floccati vor dem Bücherregal und lauschen gebannt der Vorführung. Wenn wir nicht Degenhardt hören oder Hannes Wader, dann hören wir Dieter Süverkrüb, der Baggerführer Willibald. Das ist für Kinder. Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald. Es ist am Morgen kalt. Da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus. Und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss. Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So Mist, der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen, wer Geld hat, kann drin wohnen, wer arm ist, darf nicht rein. Gemein, der Willibald kriegt Wut, er sagt, das ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter, hört her, ihr Bauarbeiter, der Boss ist, wie ihr seht, zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der Boss zahlt uns den Lohn aus. Die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn nicht drin. Das hat doch keinen Zweck. Der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller. Da ziehen wir alle ein. Auf ein. Das Lied habe ich in der Schule vorgesungen. Im 4. Schuljahr im Musikunterricht. Meine Lehrerin hat mir dafür eine 4 im Singen gegeben. Sie war entsetzt. So ein garstiges Lied. Ich sollte lernen, etwas Vernünftiges zu singen. Etwas von ihren Favoriten. Auf, du junger Wandersmann. In der Schule ist alles anders als zu Hause. Manchmal war das nicht leicht. Immer in der Schule musste ich den Kommunismus verteidigen. Ich bin immer später im Geschichtskurs, und so ging mir das auch, von allen sofort in die Position. Und dann machst du das ja automatisch, egal wie du das jetzt selber siehst. Ne? Ich auch. Es war immer bei uns in der linken Ecke. Ich fand das aber ätzend. Also ich weiß, ich hatte sogar noch kurz vorm Abitur. Du warst gar nicht mehr bei uns auf der Schule, ne? Dann ja nicht mehr. Ich bin ja die letzten 4 Jahre auf die Gesamtschule gegangen. Da hatte ich eine Geschichtslehrerin. Die kam die erste Stunde rein und guckte die Namen runter, wie die das so machen. Ja. Ne? Und wer ist denn? Und dann sah die Brings und guckte hoch und sagte nur, wer ist denn die Maria Brings? Und ich sagte, das bin ich. Und dann kam sie in ein totales Schwelgen und sagte, ja, ich habe vor, im 2. Halbjahr bla bla bla das Kapital zu lesen. Da gehe ich ja mal davon aus, dass du das schon auswendig kennst. Welches Schuljahr war das? 12. Was hast du denn gesagt? Da wird sie von falschen Tatsachen ausgehen. Und ich war direkt völlig abgepisst, weil genau diese Nummer dann kam. Also erstmal hatte die mit dem Rolli studiert. Okay, wenn die das kannten. Ne? Und kannte den dann von Gott weiß wie vielen Solidaritäts-Tralala-Sonst-was-Aktionen, Veranstaltungen. Und ich bin irgendwann müde geworden, immer in diese Position gedrängt zu werden, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ich komme nicht dazu, mir ein eigenes Bild zu machen, wenn ich immer nur verteidige, woher ich eigentlich komme. Also so mir meine Eigenkritik dann irgendwann gefehlt hat. Und mit der Frau habe ich mich wirklich bis aufs Messer gefetzt. Und eigentlich nur darum, mich aus dieser Position zu entlassen. Und um nichts anderes. Das fand ich ganz schlimm. Und die hat es überhaupt nicht verstehen wollen. Die hat mir dann am Tage meiner Abitursentlassung, waren meine Eltern dann halt auch irgendwie da. Und meine Geschwister, meine Familie saß da. Und kam immer noch und sagte irgendwie, ja, jemand mit diesem Elternhaus hat ja eine Verpflichtung. Was hat er? Jemand mit diesem Elternhaus hat ja eine Verpflichtung. So war die Gruppe. Oh, nicht gut. Nee, gar nicht gut. Fand ich hochbelastend. Und einfach doof. Ja, aber das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir auch so. Wobei, das, was ich dann argumentiert habe, war nicht immer das, was ich selber auch gedacht habe. Nee, sondern man ist, genau, es geht um eine Verteidigung. Und zu Hause habe ich dann die Rollen gewechselt und meine Position vertreten. Ne? Auch ich verteidige, was meine Eltern mir erzählen und was ich von zu Hause kenne. Wir hatten viele neue Kinderplatten. Eine davon haben lauter berühmte Künstler gemacht, sagen meine Eltern. Warum ist die Banane krumm? Wolf Biermann singt darauf und Reinhard Lettau redet verwirrende Sachen. Ernst Jandl sagt lustige Gedichte auf und Günther Bruno Fuchs erzählt vom Abendkönig. Gesagt, spielen darfst du. Hat zwei Schornsteinfeger beinahe vom Dach in den Schornstein gefallen. Was soll ich euch sagen? Kaum habe ich als Abendkönig vorhin ein bisschen in den Abend reingeguckt, da guckt, als ich das Fenster zumache, ein richtiger Arsch zum Fenster herein. Was willst du, Arsch? Sage ich zu ihm. Willst du mit mir Abendbrot essen? Da freute sich der Arsch und lachte über beide Backen. Danke, sagte er. Du bist ein richtiger Abendkönig. Nichts zu danken, sagte ich. Du bist ein richtiger Arsch und ganz selten auf der Erde. Ich hatte die Platte mit in die Schule genommen. Ich fühlte mich nicht ganz wohl dabei, aber meine Mutter hatte mir ganz entschieden zugeredet. Unsere Klassenlehrerin ließ Kinderplatten im Malunterricht laufen, als Inspiration. Meine Mutter fand die Platte sehr anregend. Sie packte sie mir in die Plastiktüte für den Schulweg. In der Klasse war mir mulmig. Meine Klassenlehrerin studierte das Cover. Schlecht gezeichnete Comics, Politsprüche, ein Foto von Lenin mit Schirmmütze. Ich bestand auf Abspielen. Das war ich meiner Mutter schuldig. Nachts rast Birne über die Stadt hin und her und zeichnet eine gelbe Schrift an den Himmel. Sie heißt Pipi trinken. Meine Klassenlehrerin war eingeschritten, schon nach wenigen Sätzen. Die Nadel ging nach oben. Peinliches Schweigen. Ich versuchte, mich zu retten. Die andere Seite ist besser. Meine Klassenlehrerin wollte die andere Seite nicht hören. Also wir haben ja eins gemeinsam. Es gibt eine recht starke Identität zu den Elternhäusern, zumindest nach außen. Nicht unbedingt nach innen in den Diskussionen, aber nach außen. Dass man sagt, das heißt, also dass man sich in der Familie durchaus streitet und nicht immer einer Meinung ist, dass man aber nach außen das Gefühl hatte, dass die Eltern prinzipiell auf der richtigen Seite sind. Ich meine, es gab Kinder aus linken Elternhäusern, die hätten sich gewünscht, ihre Eltern wären Rechte, damit sie da nicht vielleicht isoliert in der Klasse sind oder sowas. Oder die haben alles in Frage gestellt und wurden brave CDU-Wähler. Habt ihr denn das Gefühl, etwas mitgekriegt zu haben in der Kindheit oder in der Jugend, das wichtig ist und was euch ein Leben lang begleiten wird? Auf jeden Fall. Ja. Selbstvertrauen. Einen hohen Menschenwert. Mhm. Also ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sage. Also einen hohen... Nee, jeder Mensch ist gleich. Also ich weiß nicht, wie oft irgendwelche Leute bei uns gewohnt haben, die gerade kein Geld oder mittellos waren. Und wo wirklich Alltag, Gestaltung hieß, alles klar, das haben wir gerade, der hat nichts, Hin- und Rückgabe und hin und her. Und ich durchaus auch Jahre erlebt habe, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 6, 7 oder was? Ja, ich glaube 7. Wo das dann auch finanziell bei uns eng wurde und dann diese Solidargemeinschaft unter anderem auch ganz klar durch die Kommunisten hochgehalten wurde und aufrecht gehalten wurde und meine Mutter dann erstmal irgendwie mit uns dreien dann teilweise alleine war. Und ich kann mich an solche Nacht- und Nebelaktionen erinnern. In Köln in der Bobstraße war die DKP-Zentrale und als wir bei ihr um die Ecke die Wohnung kriegten, da hatten wir irgendwie nichts. Also so wirklich so gar nichts. Ich weiß, wir haben die ersten Morgen da auf einer Decke in der Küche gefrühstückt. Und ich weiß auch noch, dass meine Mutter sich bei ihren Eltern das erste Besteck geliehen hat, damit wir frühstücken können. Und dann kam ein Freund vorbei und dann sind wir in die DKP-Zentrale gefahren. Und dann wurden da erstmal die ausrangierten Stühle rausgeholt und ein Tisch. Und dann kam hier was dazu und da was dazu, bis das Ganze irgendwie dann auch wieder auf Beinen stand. Und irgendwie meine Mutter hatte unter einem kirchlichen Träger gearbeitet. Und nicht nur, dass sie ein Parteibuch hatte, sondern dann auch noch irgendwie sich trennte, war dann irgendwie sowohl Wohnung, die der Kirche gehörte, wie der Job, war alles irgendwie weg. Also auch das Eigenerleben von hoch und runter und viel und wenig haben, das sind solche Geschichten, die das relativiert haben und ganz klar auch anders gelebt haben. Einfach und anders gelebt? Manchmal ja, manchmal nein. Alles schlicht zu Hause. Das Billigste von IKEA. Ein klappriger alter VW-Bus mit Kulleraugen. Keine Extravaganzen bei der Kleidung. Meine Mutter schminkte sich nicht. Meinem Vater war das, was er anzog, egal. Wir Kinder kriegten die abgetragenen Sachen der Älteren oder Klamotten vom Flohmarkt. Aber unsere Fußböden, so hässlich sie waren, mussten gestaubsaugt werden. Jeden Tag. Keine Zahnhygiene, aber Fußbodenhygiene. Schulnoten waren wichtig. Es gab Strafen. Jedes Kind lernte ein Instrument. Klavier, Flöte, Cello. Alternatives Bildungsbürgertum. Waren denn eure Eltern in ihrem Linkssein, auch in der Vermittlung dieser Werte, ne, alle Menschen sind gleich und Solidarität und so weiter, vorbildlich oder widersprüchlich? Ich fand zumindest meine Eltern vorbildlich. Ich finde meine immer noch vorbildlich. Oh, ich rede in der Vergangenheit, ne? Ja, nee, ich finde sie auch noch vorbildlich. Nee, ich finde meine immer noch ganz toll. Ich meine auch, wobei es durchaus auch Situationen gibt, wo ich sage, das finde ich extrem scheiße. Ja, find ich und bei auch, anderen Sachen finde ich es wieder sehr gut. Ne? Aber im Grundsätzlichen. Und ich glaube, und das habe ich auch im Laufe der Jahre gemerkt, alleine die Tatsache, Kommunist zu sein, heißt noch lange nicht, dass man diese Werte auch leben kann. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Ne? Mal können es Kommunisten sehr gut, mal können sie es nicht, mal können es auch, ich will jetzt nicht Kapitalisten sagen, aber rechte Leute sind manchmal wirklich sehr human, manchmal nicht. Ich finde nicht, dass man das so an der Parteizugehörigkeit festmachen kann. Ne? Ja. Da trifft das, was Maria erzählt hat, über diese solidarischen Eltern, diese sozial so zugewandten Eltern. War dein Elternhaus auch so? Im Großen und Ganzen ja. Du musst ja auch sagen, es gibt ja auch ein Maß von Altruismus, der wiederum extrem egoistisch ist, ne? Dass man Leute also wahnsinnig bemuttert, um sie in Abhängigkeit zu bringen. So waren meine Eltern nie. Ne? Aber immer, also mir gegenüber immer so, dass auch wenn sie Sachen, die ich machte, falsch gefunden haben, haben sie mich nicht hängen lassen. Und das finde ich schon sehr wichtig. Ne? Also ich bin zum Beispiel ganz früh ausgezogen, weil ich mit meinem Vater immer aneinander geraten bin. Und da hat mein Vater ganz selbstverständlich die Miete gezahlt für meine Wohnung. Und das fand ich toll. Ne? Obwohl wir oft wirklich, gerade im Hinblick auf die Frage, was ist revolutionäre Gewalt und hat die eine Rechtmäßigkeit unheimlich aneinander geknallt sind, hat er daraus nicht den Schluss gezogen, sondern lasse ich ihn am ausgestreckten Arm verhungern, bis er das schnallt. Nein, sondern er hat mich da meinen Weg gehen lassen. Ne? Fandest du das ein offenes Elternhaus, wo Leute kamen und gingen, so wie Maria das gerade beschrieben hat, bei dir auch war? War bei euch auch nicht, ne? Bei uns war es immer zu allen Feiern, also Silvester und alles war immer voll. War auch bei uns. Vor allem waren da viele Kinder. Zwei leibliche Geschwister, zwei Adoptivkinder aus Vietnam, 1969 adoptiert und 1972, dazu eine Pflegeschwester aus dem Kinderheim an den Wochenenden. Da waren die Treffen mit den anderen Adoptiveltern und deren vielen Kindern und Hof- und Gartenfeste mit Klampfen und Gesang. Aber da war auch Solingen, die langweilige Kleinstadt, in der wir lebten. Das reine Eckhaus in einer monotonen, kinderunfreundlichen Siedlung, das konservative Gymnasium mit seinen sehr wenig progressiven Lehrern und viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassten. Ich habe innen drin schon auch Punk erlebt, also so durchaus. Und es gab auch lange Jahre sogar, wo ich ein schwieriges bis gar kein Verhältnis zu meinem Vater hatte, der, wie auch wenn nie in einer Partei, aber ein sehr politisch denkender Mensch ist und ein Mensch, der 30 Jahre nichts anderes in meinem Erinnerungsvermögen gemacht hat, als gelesen und Musik gemacht. Also ein Kommentar meines Bruders war, der hat irgendwann ein Buch rausgebracht, 30 Jahre Texte Rolli Brinks, und dann nahm mein Bruder dieses Buch in die Hand und sagte, ah, jetzt weiß ich, wo der die letzten 30 Jahre war. Also so, war so ein Kommentar, und da gab es durchaus auch auf vielen Ebenen viele schwierige Phasen und Jahre, die wir hinter uns bringen mussten, so um Annäherungen und Distanzen wiederzufinden und erneut zu beginnen. Und auf der anderen Seite aber nach außen hin, und das nicht aufgesetzt, sondern wirklich von innen kommt, eine ganz klare Solidarität mit meinem Elternhaus immer stattgefunden hat. Also das habe ich nie in Frage gestellt. Sein Vater hat nicht in einem eigenen Kosmos gelebt, oder hat er? In dieser Welt gab es immer eine völlig eigene Existenz. Wenn mein Vater sich zurückzog, um zu arbeiten, ich weiß nicht, wie oft ich als Kind Erinnerung habe, irgendwie durch die Wohnungen, die diversen, in denen wir lebten, gelaufen zu haben. Und mein Vater las, der hat nächtelang gelesen, ja, der war weg. Also wirklich gedanklich weg. Und dann hat er das dann irgendwie wieder hervorgeholt in Form von Texten und Auseinandersetzungen oder irgendwie, ich endlos oft habe ich den Gott weiß wo mit der Klampfe sitzen sehen und Stunden über Stunden Musik machen. Und das war dann immer, der war ansprechbar für uns. Immer, immer, immer. Aber in diesem ganzen Ding gab es immer eine Parallelwelt. Und das war seine Schaffenswelt. Das Bild von meinem Vater. Im Sessel sitzend und lesend. Und doch gleichzeitig ein sozialer, fürsorglicher Mensch. Der Vater einer großen Familie, der mit allen Kindern Mathe und Latein lernt, immer da ist im Haushalt, der Apfelmus einkocht im Urlaub und trotzdem ein Mensch in einem eigenen Kosmos. Kein Parteimitglied, ein Mensch, der sich lesend dem Marxismus genähert hat. Sein Gegenprogramm zu der kleinbürgerlichen Erziehung seiner Eltern. Mein Großvater, ein kleiner Beamter bei der Post, Genossenschaftssiedlung. Seine Lebensdevise, niemals auffallen. Unpolitisch sein, sich nicht einmischen. Für meinen Vater dagegen ist Politik Moralität, Gerechtigkeitsempfinden und Bildung. Ein ganzes Universum angelesen im Sessel, eine Bibliothek von über 2000 Büchern. Meine Mutter, auch aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, hatte einen starken Vater. Wirtschaftswunderkarriere, Bild-Zeitungsleser, CDU-Wähler. Wenn's drauf ankommt, donnert seine Faust auf die selbstgezimmerte Hausbar. Es kommt oft drauf an. Aber ich wollte auch noch mal ganz kurz was zu meinem Vater sagen, im Gegensatz zu deinem Vater, weil du jetzt gerade so lange erzählt hast. Also ich hatte bei meinem Vater nie das Gefühl, dass er es immer so lange gelesen hat, obwohl wir eine riesige Bibliothek haben. Mein Vater war sehr engagiert in der DKP, meine Mutter auch. Es ging immer sehr, sehr lebendig bei uns zu Hause zu. Mein Vater hätte einmal fast Berufsverbot bekommen, weil er beim Plakatekleben für die DKP erwischt worden ist. Also es war immer sehr, sehr politisch bei uns und mit sehr vielen Freunden, die da waren. Und einfach ein ganz lebendiges Haus oder Wohnung hatten wir. Und das war immer sehr schön. Und obwohl mein Vater Künstler war, dann Lehrer und jetzt wieder Künstler ist, hatte ich nie das Gefühl, dass der sich so abgekapselt hat. Der war immer sehr für die Familie da und sehr für seine Freunde. Echt, den Part hat ganz eindeutig meine Mutter übernommen. Also, dass das Haus voll war und... Ich würde bei uns mal sagen, es waren beide. Ja, und das war bei uns eindeutig. Obwohl die sehr unterschiedlich sind, aber es sind, waren und sind immer noch beide. Und so ist das immer noch bei meinen Eltern. Dass immer sehr viele Freunde da sind und sehr viele Besucher und Interessierte. Und wenn neue Leute kommen, ist eine zwanglose Atmosphäre, die Leute werden integriert. Und so habe ich meinen Vater erlebt, einfach als sehr engagierten und sehr aktiven Menschen. Und mein Vater war dann zum Beispiel, also er ist Künstler, dann hat er unterrichtet, war Kunstlehrer in Köln und hatte einen unglaublich tollen Kunstraum in der Schule. Und zwar hat er den ganzen Keller mit den Schülern zusammen gestaltet, wo er unterrichtet hat. Und mein Bruder und ich waren ganz oft da als Kinder und haben das so miterlebt, ne? Das war immer ganz fantastisch für uns. Also so diese Welt auch mitzuerleben, ne, die mein Vater da erschaffen hat. Das heißt, was man mit links, was du mit links zusammenbringst, ist Geselligkeit, Offenheit, Offenheit, Freundlichkeit, Menschlichkeit. Engagement, Menschlichkeit. Ja, absolut. Und das ist geblieben. Stärke. Aber jetzt frage ich mich, sind das eine typische linke Eigenschaft oder einfach nur eine Eigenschaft deiner Eltern? Ne? Da würde ich das so könnte in einem rechten Haushalt wahrscheinlich genauso sein, weiß ich nicht, aber warum nicht? Aber vielleicht trägt es noch dazu bei mit dem Linken. Vielleicht hat das mehr mit Offenheit oder mehr mit Kommunikation auch zu tun. Bei uns war immer Austausch sehr, sehr wichtig zu Hause. Austausch, Kommunikation, dass man redet, dass man diskutiert. Kinder waren immer dabei. Dass ihr ernst genommen wurdet? Auf jeden Fall. Ja, aber das war bei uns auch so. Also selbst wenn ich eben von dem eigenen Kosmos meines Vaters geredet habe, so hatten wir ein offenes Haus. Und ich weiß noch, das Ende der 60er, es gibt Emmaus in Köln. Es gibt was? Emmaus in Köln. Und mein Vater war Mitbegründer auf Anraten von diesem Abbé Pierre, der das irgendwie in Frankreich gemacht hat, hier in Köln Emmaus zu eröffnen. Und hat dann jahrelang, weiß ich nicht, mit meinem damaligen Patenonkel eine Unterrichtsklasse für die Zigeunerkinder, die in Ossendorf angesiedelt waren, gemacht und so. Also es war viel Engagement sowieso auch da. Und Emmaus, um das kurz zu erwähnen, ist eine Vereinigung, die haben Obdachlose von der Straße geholt über Wohnungsräumungen und das Fitmachen von den Möbeln und Verkaufen von Altkleidern und solchen Geschichten. Und anfänglich war in Bockelmünd, einem Ort hier oder einem Viertel von Köln, gab es einen alten Bauernhof und da haben meine Eltern mit, ich weiß nicht, fast 40 Obdachlosen gelebt und das war echt Maloche und die haben das da hochgezogen und nebenbei uns, ja, mitgelebt, uns dann auch noch gekriegt, also die Kinderschar, die dann kamen und also das war das nicht, also dieses offene Haus gab es auch immer und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt irgendetwas mit einer politischen Richtung oder einer reinen Menschenzugewandtheit. Das, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, das gehört dazu, diese politische Richtung, weil ich hatte damals in der Schulzeit viele Freunde, die aus ganz anderen Elternhäusern kamen und wo es ganz anders zuging, also viel strenger. Der zukunftssichere Waschvollautomat ist von oben zu öffnen, damit Sie bügelfreie Wäsche aus dem vollen Spülbad tropfnass und glatt herausnehmen können. Der zukunftssichere Waschvollautomat hat für jedes Gewebe ein spezielles Waschprogramm, natürlich spezielle Bioprogramme, natürlich das Vollsiegelprogramm. Der zukunftssichere Waschvollautomat bietet Ihnen alles, was Ihnen ein Waschvollautomat nur bieten kann. Zum Beispiel ein Leuchtpult, damit Sie den Waschablauf genau verfolgen können. Zum Beispiel die vollautomatische Weichspüle mit Zugabe, damit Sie nicht mehr denken müssen. Auch bei uns ist es streng, obwohl wir links sind. Vieles von dem, was die anderen dürfen, dürfen wir nicht. Wir dürfen uns schmutzig machen und brauchen uns nicht die Zähne zu putzen. Aber wir dürfen kaum Fernsehen. Wir dürfen auch nicht mit beim Schulausflug in den Vergnügungspark, das Phantasialand. Volksverdummung, Konsum. Keine Cola, kein Ketchup, keine Sammelbildchen mit Raumschiff Enterprise-Motiv. Immer war alles anders als bei den anderen. Wir lernten, nichts zu glauben von dem, was unsere Lehrer über Politik erzählen und vom lieben Gott und von der Demokratie und den USA. Wir lernten, dass in Wirklichkeit immer alles ganz anders ist, als die meisten Menschen glauben. Wir lernten, die wahren Zusammenhänge zu verstehen. Im Herbst 1977 waren die wahren Zusammenhänge besonders schwierig. Alle redeten von den Terroristen, besonders in der Schule. Manche Mitschüler sagten, dass sie vor den Terroristen Angst haben. Mein Vater sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein gewöhnlicher Verbrecher etwas antut, ist 1 Million Mal größer als ein Terrorist. Meine Eltern waren gegen die Terroristen. Aber noch mehr waren sie gegen die Polizeikontrollen mit Maschinenpistole auf der Autobahn. Und noch mehr gegen die Leute, die sagten, dass man Terroristen aufhängen soll. Habt ihr mit, also ihr Kinder, mit eurem Vater über Terrorismus diskutiert zu Hause? Wart euch einig oder kontrovers? Also was den Terrorismus betraf, denke ich, waren wir uns einig. Mein Vater hat ja die Bader in diesen Bader-Meinhof-Prozessen eine Verteidigung seinerzeit übernommen. Und hat, ja, man hat die abgelegt, als die immer brutaler wurden. Ach, das wusste ich. Na, doch, doch. Insofern waren wir uns schon einig im Hinblick auf die Frage, ob Gewalt ein adäquates Mittel allerdings in der Situation ist. Ich bin der Auffassung, wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, ich meine, das ist niemals ein adäquates Mittel. Und es gibt schon Ansätze, nicht nur bei den Kommunisten, überhaupt bei allen Parteien heute, dass man unter bestimmten Voraussetzungen Gewalt anwenden darf. Nur zum Beispiel die Sicherung der Grenzen in Gibraltar, nur mal als Beispiel, geht ja nicht ohne Gewalt. Da ist man sich der Meinung, man darf das tun. Ne? Oder wenn ein Flugzeug entführt wird, kann man abschießen. Insofern bin ich immer so ein bisschen erstaunt, wenn Leute so empört sind über den Terrorismus und auf der anderen Seite selbstverständlich sagen, unter anderen Bedingungen sind wir natürlich bereit, wie zum Beispiel in Guantanamo, jegliche Menschenrechte zu verletzen, wie wir es wollen. Das erstaunt mich immer, dass man sozusagen Auf der einen Seite ist wahnsinnig verteufelt und auf der anderen Seite sagt, hier geht es in Ordnung. Ich finde, dass es generell ein falscher Weg ist. Ja. Gewalt ist kein Mittel, dachten meine Eltern auch. Aber als sie dann in den 80ern mit den Grünen sympathisierten, als sie auf Friedensdemos gingen und neben Leuten standen, die für den Weltfrieden beteten, da waren sie mir schon ein bisschen peinlich. Ich war 17, 18, fast erwachsen. Und wie sahen die Linken aus? Ein ganz großes Angstbündnis. Ein Aufstand der Schwachen und der Weinerlichen. Uniformiert. PLO-Tücher und Latzhosen. Friesennerz und Halstuch. War das noch das gleiche Linkssein wie in den 70ern? Waren Atomkraftwerke rechts? Auch die russischen? Zu der vorhin mal begonnenen Liste der Quintessenzen. Geselligkeit. Macht euch nur lustig. Nein, überhaupt nicht. Geselligkeit, Offenheit. Geselligkeit, Offenheit, Gleichheit. Kommt noch dazu. Zivilcourage. Wofür? Für seine Meinung einstehen. Als sozusagen die Werte, die man aus dem Elternhaus, die wir aus dem Elternhaus positiv übernommen haben. Und die wir gerne weitergeben möchten. Weil Maria hat gerade mehrfach von Zivilcourage gesprochen. Susanne hat vorhin von dem wichtigen Wert, dass alle Menschen gleich sind, gesprochen. Also ich will mal ganz unabhängig von meinem Elternhaus sagen, dass ich im Laufe meines Lebens sehr viele, sehr kluge, auch marxistische und kommunistisch denkende Menschen kennengelernt habe, die keine Zivilcourage hatten, trotzdem die richtige Sache gedacht haben. Danke. Und ich finde, da muss man unterscheiden, weißt du? Und ich kenne viele Leute, die aus meiner Sicht eine falsche Gesellschaftsanalyse betreiben, aber trotzdem sehr mutig sind. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das eine ist nicht deckungsgleich mit dem anderen. Na? Zum Beispiel diese Sache mit meiner WG, diese Unfähigkeit, sich dem Problem mal zu stellen, dass es überhaupt gar keinen Sinn gibt. Erzähl das nochmal mit der WG. Das ja, ich, wollte, ich habe gelebt in einer WG, als ich studiert habe in Hamburg, und das waren alles Spartakisten, also SDRJ hieß damals. Bei uns, die Studenten waren die, wie hießen die nochmal? MSB, Spartakus. Und die Jugendorganisation war die SDRJ. Und die hatten sich nun, die haben nicht mitstudiert, das waren Leiter, hatte Leiterfunktion in der SDRJ. Und es gab damals eine Staffette. Es ging darum, möglichst viele Mitglieder zu werben. Unabhängig von der Frage, ob die lange da geblieben sind und ob man die wirklich überzeugen konnte, haben die ganz schnell über irgendwelche netten Mädchen, die sie da hingeschickt haben, kleine Jungs dazu gekriegt, einzutreten. Dann hatten sie in der Staffette 100 Punkte, wurden auf Delegation geschickt und eine Woche später traten die alle wieder aus. Hat also überhaupt gar keinen Sinn gegeben. Und ich habe mich doch echt erdreistet, am Küchentisch in der WG zu sagen, dass ich das scheiße finde und dass ich das nicht mehr mitmache. Woraufhin ich aus der WG rausgeflogen bin. Und zwar ohne Kündigung, sondern durch den Männertrupp, der sonst auf den Demos schützte. Die haben Lass dir das beschreiben. Diesen sogenannten Schutztrupp auf den Demos, der ja auf den Demonstrationen sinnvoll war. Die kamen also an, haben meine Möbel genommen und vor die Tür gestellt. Das war der Auszug aus meiner WG. Und wenn am Abend sowas wie Frieden scheinerlich still aufs Land niedersinkt und nur noch leise von fernen Straßen der rollende Lärm bis hierher dringt, und die paar Freunde, die noch geblieben, schweigen und trinken aus Flaschenbier. Vielleicht, dass der Mond noch zwischen den Wolken hervorscheint und es erklingt ein Klavier, die B-Dur von Schubert. Im Rhododendron schlägt sogar auch noch die Nachtigall. Und die Geliebte legt ihren Kopf in deinen Schoß, dann denkst du schon mal, geht's nicht auch so, geht's nicht auch so, so geht es nicht. Die Vorzeigehelden von 68. Selten war eine Generation bestechlicher. Vom flammenden Linksanwalt zum Rechtsanwalt des starken Staates. Die grünen Steinewerfer von einst als Nadelstreifen Außenminister und Menschenrechtsbellizisten. Mauerhelden. Nein, die blieben nicht. Aber vielleicht etwas anderes. Ein ganz persönliches Gefühl? Eine ganz private Moral? Die Fazitfrage ist, was von dem, was wir zu Hause mitgekriegt haben, mit Einschluss all der politischen Dinge. Ich meine jetzt nicht so die ganz, ganz privaten Dinge. Ne? Möchten wir heute, versuchen wir heute, unseren Kindern weiterzugeben? Egalité, Fraternité, Liberté. Entschuldigung. Aber im Ernst, darüber haben wir ja eben gesprochen, dann fange ich gleich mal an. Das ist übrigens auch gar nicht so. Vielleicht sagt jeder mal ein Wort. Ein Wort. Nein, ein Wort vielleicht nicht, aber schon so eine Art Bilanz. Das Entscheidende für mich, Mitgefühl. Das ist das Entscheidende für mich. Alles andere, Theoretische, ist für mich abhängig von den jeweiligen historischen Situationen jederzeit auswechselbar und auch von allen möglichen Seiten zu beleuchten, neu zu analysieren. Alles ist relativ. Das Entscheidende, was bleibt, ist die Frage, bist du in der Lage, Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln und dein Verhalten danach auszurichten? Oder bist du mehr bestimmt von deinen eigenen Bedürfnissen, unabhängig von denen der anderen? Das ist für mich das Entscheidende. Und ich glaube, das habe ich mitbekommen aus meiner Erziehung, dass ich ein sehr starkes Gefühl für Leid anderer Menschen habe und mein Verhalten oft daran orientiere. Das war mein Schlusswort. Kann ich mich anschließen? Und ich würde sagen, Offenheit und Menschlichkeit. Bleibt nicht mehr für mich alles so gesagt. Ja, das ist mir mitgegeben worden und das versuche ich jetzt unter anderem auf meinem Sohn zu übertragen. Und bisher klappt's. Maria? Wirklich mitfühlen im Sinne dieses Wortes und da handlungsfähig sein. Und das haben meine Eltern mir vorgelebt in einer sehr solidarischen Form der Menschheit gegenüber, egal was da kam und wer da kam. Empathisch sein, in, wie du soeben sagtest, diese Werte, das muss ich erfüllen, das muss ich in meinem Lebensalltag erfüllen. Und ich glaube, dass das nur mir möglich ist, weil ich das von klein auf lernen dürfte, durch eine klare, praxisbezogene Lebensweise meiner Eltern. Wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Wir dürfen aber von vornherein nicht auf eigene Gewalt verzichten, denn das würde nur einen freien Weg für die organisierte Gewalt des Systems bedeuten. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zum Beispiel in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, nicht wahr, dass wir zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Die Revolution befragt ihre Kinder. Wie war es, ein 68er-Kind zu sein? Ein Feature von Richard David Precht. Meine Mutter hat 15 Jahre lang in sogenannten Obdachlosensiedlungen am Kölner, am Rand von Köln gearbeitet und hat teilweise die Kinder, die akut gefährdet waren, totgeschlagen zu werden, auf gut Deutsch abends mit nach Hause gebracht. Also überhaupt, da wurde sich über Jugendamt und alles hinweggesetzt, weil klar war, so jetzt muss gehandelt werden. Und später wurde das Jugendamt eingeschaltet. Das war meine Alltagsrealität. Und dann war auch klar, ich hatte in meinem Bett zu rücken und Platz zu machen. Und es war immer freundlich. Und das ist, glaube ich, was, das kann man nicht aus der Theorie holen. Es sprach Andreas Grotka. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Anne Efferts. Regieassistenz: Agnieszka Pawlowska. Regie: Hans-Jürgen Schunk. Redaktion: Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2008.